Achtung Volkshochschule, Puff und Co. Es stellt sich nun die Frage nach den charakteristischen Eigenschaften des österreichischen Deutsch im Vergleich zum deutschen Deutsch. Da gibt es zunächst eine ganze Reihe von sprachlichen Besonderheiten, die de facto keinen wirklich interessieren. Wer will schon wissen, ob das Fugen-S zwischen zwei Hauptwörtern typisch österreichisch ist oder nicht? Ob ein Bordell das Puff, wie in Österreich, oder der Puff, wie im Bundesdeutschen heißt? Einige Besonderheiten aber sind interessant. Es gibt Wörter, die jeder Einheimische für typisch österreichisch hält, die aber im gesamten süddeutschen Sprachraum verwendet werden. Bub, sagt man zum Beispiel, bis rauf nach Frankfurt. Erst ab dort wird der Bub zum Jungen. Ähnlich weit oben verläuft die Grenze zwischen Orange und Apfelsine. Samstag und Sonnabend, heuer und dieses Jahr, kehren und fegen, rächen und hake. Dann gibt es Wörter, die typisch für Österreich sind, aber nur deshalb, weil Österreich großteils zum größeren bayerisch-österreichischen Dialektraum gehört. Man feiert also Fasching. Und nicht Fastnacht. Zahlt seine Maut. Und keine Zollgebühr. Schneidet sich ein Scherzel ab. Und keinen Brotanschnitt. Reibt sich einen Krähen. Und keinen Meerrettich. Und isst Knödel. Und nicht Klöße. Diese typisch österreichischen Worte werden in Vorarlberg und in Westtirol übrigens nicht verwendet. Diese Gegenden gehören zum alemannischen Sprachraum und sind mit der Schweiz zum Beispiel sprachlich näher verwandt als mit dem Rest Österreichs. Aber es gibt natürlich auch Wörter, die wirklich für ganz Österreich typisch sind, wenn auch nur deshalb, weil sie von Amts wegen in Gebrauch sind. In den Gesetzen, die das österreichische Parlament und nicht das Bundeshaus verabschiedet, steht nämlich Nationalrat und nicht Bundestag, Kundmachung und nicht Bekanntmachung, Ansuchen und nicht Gesuch, Erlagschein und nicht Zahlkarte, Journaldienst und nicht Bereitschaftsdienst, Obmann und nicht Vorsitzender, Matura und nicht Abitur. Und schließlich gibt es Wörter, die für die Österreicher typisch sind, weil sie sie noch in der guten alten Zeit von den auch nicht redefaulen Nachbarn entlehnt haben. Aus Italien übernahmen sie den Kaffiol und die Melanzani. Aus dem Ungarischen kam die Palatschinke, aus dem Tschechischen der Powidl.